Junkies. Weißt, was ich mein, diese Leute pumpen tiefer und tiefer in dich rein. Du brauchst Leute, Brüder, auf die du zählen kannst, die sich für dich stark machen, kämpfen, keine Angst. Sie sind da genau hier, mit ausgestreckten Armen, meinst du scheiß auf den Rest, denn sie bringt dich ins Grab. Du hast einen Plan, nein, einen Traum, aber trotzdem hältst du daran fest, Alter, denn du willst hier raus. Der Stress, der dich fickt, der Stress, du zerbrichst und fragst dich, scheiße, Alter, wo ist hier der Sinn? Denn die anderen, sie lachen alle über dich. Dein Traum, deine Hoffnung und wollen, dass du zerbrichst. Doch hör nicht hin, Bruder, irgendwann wird alles besser. Dieser Song greift in deinem Rücken dieses Messer. Die dunklen Tage gehen vorbei, die Tage voller Leid, die Tage voller Downsein, die Tage voller Streit. Und du kämpfst für den Traum, Sky is the limit. Bis du ganz, ganz oben stehst, also halt ihn fest, lass nicht los. Du gehst deinen Weg und schaffst das, glaub nur, ich glaube an dich. Sky is the limit. Noch weiter nach oben, bis die Welt zu deinen Füßen liegt. Sky is the limit. Jetzt blickst du gen Himmel, die Sterne, sie warten, also streckst du die Hand. Junge, tu nicht warten, du bist größer geworden. Das Leben zieht vorbei, Junge, du weißt genau, das Leben kennt kein Beileid. Du warst naiv und geblendet, warst jung und wollt Spaß. Geträumt und gedacht, Alter, wir werden Stars. Du sahst dich mit Models im Mercedes-Benz vorfahren, wollt's mehr und was Besseres als deine Vorfahren. Die Liebe, die du trägst, wie ein Laster geworden, wurdest enttäuscht und bist mehrfach gestorben. Doch schau geradeaus, Bruder, schau nicht zurück, denn der Blick in alte Zeiten, der macht dich verrückt. Alles, was du jetzt besitzt, sind die Scherben deiner Träume. Und dein Herz tut weh wegen dieser Scheiße. Doch Junge, Kopf hoch, glaub mir, es geht vorbei. Ich sage nein, glaub mir, das Leben ist noch nicht vorbei. Und du kämpfst für den Traum, Sky is the limit. Bis du ganz, ganz oben stehst, also halt ihn fest, lass nicht los. Du gehst deinen Weg und schaffst das, glaub nur, ich glaub an dich. Sky is the limit. Und noch weiter nach oben, bis die Welt zu deinen Füßen liegt. Sky is the limit.